Der südkoreanische Verein für Demokratie, Volksleben, friedliche Wiedervereinigung und Souveränität berief am 3. Juli vor dem Gebäude der Partei für freies Südkorea eine Pressekonferenz ein und forderte die Auflösung der landesverräterischen konservativen Partei. Dies ging aus einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Tongil News hervor.